Telegrafenkabel jagten die Neuigkeit bis an die Westküste. Zeitungen im ganzen Land verkündeten sie in martialischen Tönen. »Krieg bis zum Tod gegen Black Hand«, tönte die Atlanta Constitution. »Die Black Hand hat nicht mehr Recht auf Leben als ein tollwütiger Hund«, erklärte die New York Sun. »Sie ist ein Feind der Allgemeinheit und sollte um jeden Preis vernichtet werden.« Die Washington Post forderte erneut einen Zuwanderungsstopp für Süditalien. In einer vertraulichen Depesche stimmte Konsul Bishop aus Palermo zu. »Es ist Zeit für warnende Worte«, schrieb er dem Außenministerium. »Wenn man nichts tut, dauert es wohl nicht mehr lange, bis die USA von einer wahren Flutwelle fremder Elemente überspült werden, die ihre wunderbaren zivilisatorischen Errungenschaften in eine chaotische Farce verwandelt.« Die Stadt stand unter Schock, schwankte zwischen lähmender Trauer und kollektiver Hysterie. Die Menschenmetzger, die Petrosino getötet hatten, so die New York Times, verdanken ihr Fortleben einem radikalen Wesensfehler vieler Italiener, der Abneigung nämlich, diese Mordgesellen als Staatsfeinde zu benennen. Gino Speranza, Vorsitzender der Gesellschaft zum Schutz italienischer Einwanderer, sprach sich für einen Krieg gegen die Black Hand aus und unterstützte die Forderung nach einer privaten Truppe, die deren Mitglieder aufspüren und töten sollte. »Schluss mit der verzärtelten Angst vor einer Geheimpolizei«, schrieb er. »Die Unterwelt arbeitet im Dunkeln. Im Dunkeln müssen wir sie bekämpfen.« Hastig kamen Bürgermeister McClellan und Bingham zu einem Gespräch zusammen, um die sich breitmachende Angst zu bändigen. Danach beantragten sie beim Stadtrat, eine Belohnung für Hinweise auszusetzen, die zur Ergreifung von Petrosinos Mörder führen. Die Summe wurde auf $3.000 festgesetzt. Obendrein beantragten die beiden weitere $50.000 für Binghams Geheimdienst, damit dieser Petrosinos Werk vollenden konnte. Die New York World war dafür. »Noch können die Stadträte ihre Position als Behüter gefährlicher Verbrecher aufgeben«, schrieb sie. Ironischerweise baten Bingham und der Bürgermeister auch den Secret Service um Hilfe bei der Aufklärung des Mords an Petrosino. Die Behörde entsandte umgehend Agenten, um die Täter zu finden. In einem Beschluss vom 17. März drückte sogar der Stadtrat seine Wut aus. Little Tim Sullivan, der die Arbeit des Detectives auf Schritt und Tritt blockiert hatte, äußerte zusammen mit seinem Kollegen den Wunsch, dass Petrosinos feige Mörder rasch zur Verantwortung gezogen werden. Am selben Tag verabschiedete der Rat einen Erlass, dem zufolge Waffenverkäufer die Namen, Adressen und Beschreibungen aller Kunden aufzunehmen hatten, die Gewehre, Revolver, Pistolen oder andere Schusswaffen, Dolche oder gefährliche Messer erwarben. Die Händler mussten ihr Gewerbe nun bei der Stadt anmelden. Jede verkaufte Waffe sollte eine eindeutige Markierung tragen. Es handelte sich um eine der ersten Regulierungsmaßnahmen für Waffen in New York City. Auch der Staat versprach, etwas zu tun. In der Hauptstadt Albany verkündete Louis Cuvier, Veteran aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg und Abgeordneter im Parlament des Staates New York, er sei dabei, ein Gesetz zu entwerfen, das Bombenattentate und andere Taten der Black Hand zu Kapitalverbrechen erklärte. Würde es verabschiedet, stünde auf diese Vergehen bald der elektrische Stuhl.